Passiert ist wochenlang gar nichts. Und dann kam ein Rundschreiben vom Gauleiter, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Aber Saarbrücken und die ganze Grenzzone waren ja Kriegsgebiet. Und das musste alles erst wieder in Ordnung gebracht werden. Die Wasserversorgung und die Straßenbahn und all das. Dass keiner vergessen wird. Und dass alle wieder nach Hause kommen. Wir müssten halt noch Geduld haben.